Hört zu mir, was ich euch berichte, von einer Maid, die einst lebt hier im Land. Ein Mädel, das einst war mein Liebling, war bekannt als das blausamte Band. Ihre Wangen jungfräulich errötend, und tagtäglich mein Schöner sie fand. Das Haar hing herab ihr in Locken, geschmückt von dem blausamten Band. Ich seh noch ihre Tränen, als wir schieden, das Herz brach mein blausamten Band. Als ich ging, sagte ich ihr, werde niemals zurückkehren in mein Heimatland. 5 Jahre verbrachte ich in der Ferne, mehr hätte mein Herz wohl verbrannt. Jede Nacht, wenn ich lag auf meinem Kissen, träumte ich von meinem blausamten Band. Und an eines Nachts ich gedachte, der Eltern in meinem Heimatland. Wie ein Blitz an meinem Bett ich ausmachte, die Gestalt von meinem blausamten Band. Schon am Tag drauf wollte ich zu meinem Schätzchen, zurückkehren wollten ihm sie zur Braut. Als erreichte ich den Bahnhof zu Hause, sag mal mir, mein Liebling ist tot. Man bettete sie auf dem Friedhof, umgeben vom Sommerblumenland. An ihren Finger den Ring, den ich kauf dir, an ihrem Kopf das blausamte Band, an ihrem Kopf das blausamte Band.